Dokumentation. Den inneren Weg erkennen. Was uns Menschen ausmacht, das haben wir nicht selbst festgelegt. Erst im Zuge einer Läuterung können wir die Weihe einer höheren Existenz erfahren. Dazu normieren wir das eigene Verhalten und haben bestenfalls einen Nutzen von dieser Vorgehensweise. Die Religionen dieser Welt liefern eine solche Vorgehensweise gemäß ihrer Prägung. In der Summe ergeben die Religionen ein Spektrum an Möglichkeiten für uns Menschen, Läuterung zu erfahren. Keine dieser Institutionen hat für sich den Anspruch erhoben, die einzige Religion zu sein. Als Individuum und Mensch brauche ich einen Zugang zu wichtigen Dingen, die mich ausmachen. Ich kann kaum jenen Sachen entsagen, die mir bedeutsam für dieses Dasein erscheinen. Da habe ich den inneren Weg als etwas anerkannt, das es zu bestätigen gilt. Wo Licht ist, soll auch Licht gesehen werden. Wo Schatten sein wird, prägt mich dieser gleichermaßen. Die innere Erhebung der Bedeutung des Wahrnehmbaren mittels meiner subjektiven Ansicht des Ganzen vermittelt mir etwas. Dabei habe ich meine Möglichkeiten ausgelotet. Ich erkunde meine Begrenzungen, die Schwellen auf meinem Weg in die Welt. Was zu mir gehört, das soll auch bei mir bleiben. Die Verkündungen der Wahrheit sind keine. Es sind alles nur Verkündungen von Menschen, die von ihren Ideen viel halten oder gar besessen erscheinen. Jeder macht es mit sich selbst aus, was er glauben möchte.